Aber es war auch dumm und gefährlich. Erst recht, diese amerikanischen Jungen in unsere Belange hineinzuziehen. Der Bund der Schlangen versucht seit Jahrhunderten, die Ordnung zu wahren und zu verhindern, dass die Clans der Triaden sich offen bekriegen und Blut und Verderben über die Städte bringen. Das tun sie bereits, Sir. Die Verbrechen der Triaden. Sie sind ein Nichts im Verhältnis dazu, was sie sein könnten, wenn der Clan der Xiang nicht über die mächtigen Wachen und ihre Schritte lenken würde. Du weißt nicht, was ein Krieg der Clans untereinander bedeuten könnte. Shanghai, Hongkong. Stell dir die Millionen Städte vor, wie sie untergehen. Bei allem Respekt, Sir, oder sollte ich sagen, bei allem Respekt, funkelnde Schlange, ich glaube kaum, dass Zukustat ein solches Ergebnis zeitigen könnte. Ich bekomme alles mit, was die Triaden angeht. Deshalb habe ich gehandelt, ehe Sukos Mutter Fan Chok das tun konnte. Meine Leute haben Peter entführt und er befindet sich seitdem unter der Aufsicht meiner Enkelin Kitara. Also nicht bei meiner Mutter? Vielleicht wäre er das, wenn mein Schlangenbund nicht angegriffen hätte. Und jetzt? Ich werde die Situation bereinigen, was nicht einfach wird. Das Chaos gärt unter der Oberfläche Shanghais. Und zurzeit brodelt es noch ein bisschen stärker als sonst. Im Übrigen habe ich soeben erfahren, dass euer Freund, dieser Narr, vor meiner Enkelin geflohen ist. Oh, ist... Hut ab vor dem Mut des Jungen. Aber er war zugleich dumm, denn er hatte keine Chance zu entkommen.